1. Der Hoheprieste fragte Stephanus der Rofin, ist das wahr? 2. Stephanus erwidert, Bruder und Vater, hort zu. Der Gott der Herrlichkeit erschien an seinem Vorfahren Abraham, als dieser noch in Mesopotamien lebte, bevor er sich in Haran niederließ. 3. Gott sagt zu ihm, Verlass dein Land und dein Verwandtschaft und geh in das Land, das ich dir sagen werde. 4. Daraufhin verließ Abraham das Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Nach dem Tod seines Vaters versetzt Gott ihn von dort in dieses Land, das jetzt bewohnt. 5. Obwohl Gott ihm hier keinen eigenen Besitz, nicht einmal einen Fassbreit Land, gab, versprach ihm in seinen Nachkommen, es später zu besitzen, obwohl Abraham zu dieser Zeit noch kinderlos war. 6. Gott sprach jedoch, dein Nachkommen werden fremde in einem fremden Land sein, wo sie 400 Jahr lang versklavt und misshandelt werden. 7. Doch das Volk, dem sie dienen müssen, wird ich rich ten, sprach Gott, und danach werden sie aussehen und mehren diesem Ort dienen. 8. Dann gab Gott ihm den Bund der Beschneidung. So zeugt Abraham Isaac und beschnitt in am achten Tag, Isaac zeugt Jacob, und Jacob die Zwölf Stammväter. 9. Die Stammväter waren eifersüchtig auf Joseph und verkauften ihn nach Ägypten, doch Gott war nicht mit ihm. 10. Gott befreit in Aus all seinen Schwierigkeiten und verlieh ihm Gunst und Weisheit vor dem Pharao, dem König von Ägypten, so dass dieser in seinem Regenten über Ägypten und sein ganzes Haus einsetzt. 11. Danach kam ein Hungersnot über ganz Ägypten und Canaan, die groß not verursachte, und unsere Vorfahren fanden kein Nahrung. 12. Als Jacob hort, dass es in Ägypten get raid gab, schickte o unsere Vorfahren zum ersten Mal dorthin. 13. Beim zweiten Mal gab sich Joseph seinen Bruden zu erkennen und sein Herkunft word dem Pharao bekannt. 14. Daraufhin sandt Joseph Boten aus, im seinen Vater Jacob und sein gesamte Verwandtschaft, insgesamt von 70 Personen, nach Ägypten zu holen. 15. Jacob zog also nach Ägypten hinab, wovend unsere Vorfahren starben. 16. Ihr Leichen werden nach Sichem gebracht und in dem Grab beigesetzt, das Abraham von den Sohnen Emmaus in Sichem für ein bestimmtes Silber gekauft hat. 17. Als die Zeit der Verheißung nahte, die Gott Abraham gegeben hat, vermehrt sich das Volk und breitet sich in Ägypten stark aus 18. Dies dauerten, bis ein neuer König über Ägypten herrschte, der Joseph nicht kannte. 19. Dieser König ging listig mit unserem Volk und zwang unsere Vorfahren, ihr Kinder auszusetzen, damit sie nicht überlebten. 20. In dieser Zeit wurde Mose geboren, der Gott wohl fiel. A word drie monate lang im Haus seines Vaters aufgesogen. 21. Als er jedoch ausgesetzt wurde, nahm ihn die Tochter des Pharaos auf und zog ihn als ihren eigenen Sohn groß. 22. Mose word in der gesamten Weisheit der Ägypter unterrichtet und war sowohl in seinen Worten als auch in seinen Taten mächtig. 23. Als er wesig Jahr alt war, kam ihm der Jedank, sein Bruder, Dyson Israels, zu besuchen. 24. Als er sah, why einer von ihnen misshandelt word, griffo ein, rack den unterdrückten und erschlug den Ägypter. 25. Glaubte, sein Bruder werden verstehen, das Gott ihnen durch sein Hand Rettung bringen wollte, doch sie verstanden es nicht. 26. Nächsten Tag erschien bei ihnen, als sie sich stritten und versucht, sie zu versöhnen, indem sagt, Manna, sei Bruder, warum schade einander? 27. Doch Dergenage, der seinem nächsten unrecht tat, stiess in wegend fragte, wer hat dich zum Herrscher und Richter über uns eingesetzt? 28. Willst du mich etwa toten, so why du gestern den Ägypter getotet ist? 29. Aufgrund dieses Vorfalls floh Mose und word ein Fremder im Land Midian, wo es weison zeugt. 30. Nach wesig Jaren erschien ihm in der Wüsten Berg Sinai ein Engel in der Flamme eines brennenden Dornbusches. 31. Als Mose dies sah, wunderte sich über die Erscheinung. Als er nahe herentrat, es genau zu betrachten, horte die Stimme des Herrn, 32. Ich bin der Gott deiner Vater, der Gott Abrahams, Isaacs und Jacobs. Mose zittete vor Furcht und wagte nicht, weiter hinzusehen. 33. Der Herr sprach zu ihm, sieh den Schuh von den Fassen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. 34. Ich habe die Misshandlung meines Volks in Ägypten genau gesehen und ersufsen gehört, die schall bin ich herabgekommen, sie zu befreien. Nun komm, ich will dich nach Ägypten senden. 35. Dicen Mose, den sie eins verlunet hatten, in dem sie fragten, wer hat dich zum Herrscher und Richter bestellt, sank Gott nun als Herrscher und Erlöser, unterstützt durch den Engel, der im Dornbusch erschienen war. 36. Erfuhrte sie heraus, in dem wir sich jahr lang wunderen sachen im Land Ägypten, im Roten Meer und in der Wust Volbracht. 37. Dies ist derselbe Mose, der den Sonen Israels sagt, Gott wird euch einen Propheten aus euren Brüdern erwecken, so wie mich erweckt hat. 38. A war es, der in der Gemind in der Wust mit dem Engel sprach, der im Berg Sinai begegnet, und der Ansiren Vatten lebendig wert empfing, sie ans mit zu teilen. 39. Doch Ansir Vatter Wulten im nicht gehorchen, sundern stießen in Zurich und wanten sich in Eren Hazen wieder Ägypten zu. 40. Sie sagten zu Aaron, mach uns Gotter, die vor uns herzigen sollen, den wir wissen nicht, was mit diesem Mose geschehen ist, der uns aus Ägypten geführt hat. 41. In jenen Tagen fertigten sie ein Kalben, brachten diesem Gottesbild Opfer dar und erfruten sich in den Wecken ihrer eigenen Hand. 42. Daraufhin wante sich Gott von ihnen ab und jubilius sie dem Dienstem hier des Himmels, ys im Buch der Propheten geschrieben steht, hat er mir etwa wirzig jahr lang in der Wust Schlachtopfer und Gaben dargebracht, Haus Israel. 43. Trug das Zelt des Moloch und den Stern Jus Gottes Rempfen, die Bilder, die anbieten gemacht hat, die Schalb word ich uch über Babylon hinaus ins Exil schicken. 44. Das Zelt des Zugnisses war bei Ansiren Vatten in der Wust, so ys Dirgenage an Jordnet hat, der mit Mose sprach, nach dem Muster, das gesehen hat. 45. Ansir Vatter übernahmen es und brachten es unter Joshua in das Gebiet der Heiden, die Gott vor Ansiren Vatten vertrieb, bis in die Tage Davids. 46. David van Nade bei Gott und bat darum, ein Wohnstatt für den Gott Jacobs zu finden. 47. Salomo Jedoch bought him ein Haus. 48. Doch der Hoekster wohnt nicht in von Menschenhand gemachten Tempeln, wie der Prophet sagt. 49. Der Himmel ist mein Thron, und die Erde ist der Schemel meiner Fass. Was für ein Haus wollte mir bohren, sprich der Herr, oder wo ist der Ort meiner Ruhe? 50. Hat nicht mein Hand all dies geschaffen? 51. Halstarigen, die im Hazen und in den Oren unbeschnitten side, wie destrebt alles dem Heiligen Geist, genau wie your Vater ist taten. 52. Welchen Propheten haben your Vater nicht verfolgt? Sie tokten sogar diegenigen, die Ankampf des gerechten verorsigten, dessen Verita und Morder jetzt geworden side. 53. Hat das Jesetz durch die Anweisung von Engel empfangen, aber hat es nicht gehalten. 54. Als sie dies horten, werden sie in ihren Hazen wütenden nöchten mit den Zahnen gegenin. 55. Doch Stephanus, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel auf und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur rechten Gott stehen. 56. O sagt, sie, ich sehe den Himmel erfen und den Menschen zur rechten Gott stehen. 57. Daraufhin schrien sie laut, hielten sich die Ohren zu und stürmten wie ein Mann auf in Los. 58. Sie trieben in aus der Stadt hinaus und steinigten in. Die Zügen legten ihr Kleider zu fassen eins Jungen Menes Namen Solus AB. 59. Warend sie Stephanus steinigten, betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. 60. Dann niet a nieder und rief laut, Herr, rechne ihnen dies Sunday nichten. Nachdem dies gesagt hat, entschlief er.